Abschnitt 18 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen und Jorgen Engelbretzen Moe. Übersetzt von Friedrich Bresemann. Treu und Untreu. Es waren einmal zwei Brüder. Der eine hieß Treu und der andere hieß Untreu. Treue war immer gut und aufrichtig gegen jedermann, aber Untreu war böse und voller Lügen, so dass niemand auf sein Wort bauen konnte. Die Mutter war Witwe und hatte nur kümmerlich zu leben. Darum mussten die Söhne, als sie herangewachsen waren, in die Welt auswandern, um sich ihr Brot zu verdienen, und jedem von ihnen gab sie einen Schnappsack mit Essen auf den Weg. Als sie nun so lange fortgewandert waren, bis es Abend wurde, setzten sie sich auf einen vom Sturm umgeworfenen Baum im Walde nieder, und jeder nahm seinen Schnappsack hervor. »Willst du wie ich?« sagt Untreu. »So wollen wir erst aus deinem Sack essen, so lange was drin ist. Nachher essen wir aus meinem.« Ja, Treu war es zufrieden, tat seinen Schnappsack auf, und sie fingen an zu essen. Aber all das Schönste und Beste pfropfte Untreu in sich hinein, und Treu bekam nur die Schwarten und die angebrannte Rinde. Am Morgen war Treu wieder der Wirt und am Mittag auch, da ward aber sein Schnappsack ganz leer. Als sie nun so lange gegangen waren, bis es wieder Abend wurde und der Hunger sich einstellte, wollte Treu mit aus seines Bruders Schnappsack essen, aber Untreu sagte, das Essen wäre sein, und er hätte nicht mehr, als er selbst gebrauche. »Ich hab dich aber doch aus meinem Schnappsack essen lassen, so lange was drin war«, sagte Treu. »Ja, warum bist du ein solcher Narr gewesen und hast das getan?«, sagte Untreu. »Nun kannst du dir den Mund lecken, wenn du nichts anderes hast.« »Untreu heißt du und untreu bist du, und das bist du all dein Lebtag gewesen«, sagte Treu. Als Untreu das hörte, geriet er so in Wut, dass er auf den Bruder zurannte und ihm die Augen aus dem Kopf stach. »Nun kannst du sehen, welche Leute treu und welche untreu sind, du blinde Kuh«, sagte er, und damit ging er fort. Der arme Treu ging nun und tappte blind und allein im dicken Wald umher und wusste nicht, was er anfangen sollte. Endlich kam er zu einem großen Lindenbaum, und da kletterte er hinauf, um nur die Nacht über im Schutz vor den wilden Tieren zu sein. »Wenn morgen die Vögel singen, dann ist es Tag«, dachte er, »und dann muss ich zusehen, dass ich weiterkomme.« Als er aber eine Weile da gesessen hatte, hörte er, dass jemand unter den Baum kam und anfing zu kochen und zu braten, und es dauerte nicht lange, so kamen noch mehr. Und als sie einander grüßten, hörte er, dass es der Bär, der Wolf, der Fuchs und der Hase waren. Die wollten den St. Johannistag feiern. Sie fingen nun an zu essen und zu trinken und taten sich gütlich. Und als sie damit fertig waren, setzten sie sich hin und schwatzten miteinander. Darauf sagte der Fuchs, »Wir wollen einander Geschichten erzählen.« Der Vorschlag gefiel. Und der Bär begann zuerst, denn der war der Vornehmste. »Der König von England«, sagte er, »hat schlechte Augen. Er kann fast nicht einen Ellbogen weit vor sich sehen. Aber wenn er des Morgens auf diese Linde stiege, während der Tau auf den Blättern sitzt, und sich damit die Augen bestriche, so würde er wieder ebenso gut sehen lernen, als er es zuvor gekonnt hat.« »Ja«, sagte der Wolf, »der König von England hat auch eine taubstumme Tochter. Aber wüsste er, was ich weiß, so wäre ihr bald geholfen. Als sie nämlich voriges Jahr zum Abendmahl ging, spuckte sie das Altarbrot wieder aus, und da kam eine große Kröte und verschlang es. Wenn sie jetzt nur in der Kirche unter dem Fußboden nachgrüben, so würden sie die Kröte finden, denn die sitzt unter dem Altar, und das Brot steckt ihr noch im Halse. Und wenn sie dann die Kröte aufschnitten und das Brot der Prinzessin zu essen gäben, so würde sie wieder ebenso gut hören und sprechen lernen als andere Leute.« »Ja, ja«, sagte der Fuchs, Wenn der König von England wüsste, was ich weiß, dann hätte er nicht so schlechtes Wasser in seinem Schlosshof. Denn unter dem großen Stein mitten im Hof ist das klarste Brunnenwasser, das man sich nur wünschen kann. Wenn er bloß so klug wäre und da nachgrübe. Ja, sagte der Hase, der König von England hat den schönsten Obstgarten im ganzen Lande, aber er trägt ihm keinen Apfel, denn es liegt eine schwere goldene Kette dreimal rund um den Garten vergraben. Wenn er aber die herausgrübe, so würde es der schönste Garten im ganzen Reich werden. Nun ist es schon spät in der Nacht, und wir tun am besten, wir gehen wieder nach Hause, sagte der Fuchs, und damit gingen alle ihres Weges. Als sie fort waren, schlief Treu, der oben in der Linde saß, sogleich ein. Aber sowie am Morgen die Vögel zu singen begannen, erwachte er wieder, und nun nahm er von dem Tau, der auf den Blättern saß, und bestrich sich damit die Augen. Und als er das getan hatte, konnte er wieder ebenso gut damit sehen als zuvor, eh Untreu sie ihm ausgestochen. Nun ging er geradewegs aufs Schloss zu dem König von England und bat um Arbeit, und die bekam er denn auch. Eines Tages kam der König hinauf auf den Hof, und als er da eine Weile auf- und abgegangen war, wollte er etwas zu trinken haben aus seinem Brunnen, denn es war sehr heiß den Tag. Als sie aber das Wasser aufschöpften, war es ganz schlammig und trübe. Darüber ward der König ärgerlich und sprach, »Ich bin der Einzige in meinem Reich, der schlechtes Wasser in seinem Hof hat, und doch muss ich es weit unter Berg und Tal herleiten.« Treu aber sprach zu ihm, »Wenn du mir nur etliche Leute zu Hilfe geben wolltest, damit ich den großen Stein aufbrechen könnte, der mitten in deinem Hof liegt, dann solltest du schon reines und gutes Wasser bekommen, und das so viel du nur wünschen magst.« Dazu war der König sogleich bereit. Und kaum hatten die Leute den Stein aufgebrochen und eine Weile gegraben, so sprang das Wasser in hellen Strahlen in die Höhe, und klareres Wasser fand man nicht in ganz England. Einige Zeit danach war der König eines Tages wieder auf dem Hof. Da schoss plötzlich ein großer Habicht auf seine Hühner herab, und alle klatschten in die Hände und riefen, »Da ist er! Da ist er!« Der König griff nach seiner Büchse und wollte den Habicht schießen, aber er konnte nicht so weit sehen. Darüber war er sehr betrübt und sprach, »Wollte Gott, dass mir nur jemand einen guten Rat für meine Augen geben könnte. Ich glaube, ich werde am Ende noch ganz blind.« »Ich will dir wohl sagen, wie dir zu helfen ist«, sagte Treu und erzählte ihm von dem wundertätigen Tau auf der Linde, wodurch er selbst einmal sein Gesicht wieder erlangt hätte. Und der König begab sich noch denselben Abend nach dem Wald und schlief die Nacht über auf der Linde. Und als er sich darauf am Morgen mit dem Tau, der auf den Blättern saß, die Augen bestrichen hatte, da konnte er wieder ebenso gut sehen als zuvor. Aber von der Zeit an hielt der König von keinem mehr als von Treu, und er musste immer um ihn sein, wo er nur ging und stand. Eines Tages gingen sie zusammen im Garten spazieren. »Ich weiß nicht, woher es kommt«, sagte der König, »aber keiner in meinem ganzen Lande hat so viel auf seinen Garten verwendet als ich, und doch kann ich keinen einzigen Baum so weit bringen, dass er auch nur einen Apfel trägt.« Da sagte Treu zu dem König, »Willst du mir das geben, was dreimal rund um deinen Garten liegt? Und auch so viel Leute, um es aufzugraben, dann sollen die Bäume in deinem Garten bald Früchte genug tragen.« Ja, das wollte der König gern. Treu bekam Leute zum Graben, so viel er nur wollte. Und als sie eine Weile gegraben hatten, trafen sie auf die goldene Kette, die dreimal rund um den ganzen Garten ging. Und als sie die herausgegraben hatten, fingen auch die Bäume im Garten an, Früchte zu tragen, und trugen bald so viel, dass die Zweige bis an die Erde herunterhingen. Treu war nun ein reicher Mann, weit reicher als der König selbst. Aber dieser freute sich bloß, dass nun die Bäume in seinem Garten so schöne Früchte trugen. Eines Tages gingen Treu und der König zusammen und schwatzten von diesem und jenem. Da kam gerade die Prinzessin an ihnen vorüber, und der König wurde ganz betrübt, als er sie sah, und sprach: »Ist es nicht Jammer und Schade, dass eine so schöne Prinzessin wie meine Tochter ist, des Gehörs und der Sprache beraubt sein muss?« »Dafür wäre wohl Rat«, meinte Treu. Als der König das hörte, ward er so froh, dass er dem Burschen, die Prinzessin und das halbe Reich versprach, wenn er ihr bloß das Gehör und die Sprache wieder verschaffen könne. Treu aber nahm ein paar Leute mit sich in die Kirche und grub die Kröte heraus, die dort unter dem Altar saß, schnitt ihr den Rachen auf, nahm das Brot heraus und gab es der Königstochter zu essen. Und so wie sie das gegessen hatte, konnte sie wieder ebenso gut hören und sprechen wie andere Leute. Nun war es soweit, dass Treu die Prinzessin heiraten sollte, und es wurde zur Hochzeit angerichtet. Das sollte aber eine Hochzeit werden, wovon man sich im ganzen Lande zu erzählen hätte. Während sie nun alle lustig waren und sangen und tanzten, kam ein armer Bettler vor die Tür und bat um ein wenig zu essen. Aber er hatte so lumpige Kleider an und sah so entsetzlich elend aus, dass alle sich vor ihm kreuzten. Treu aber erkannte ihn sogleich und sah, dass es sein Bruder Untreu war. »Kennst du mich nicht?« fragte Treu ihn. »Ach, wo sollte ich wohl einen so großen Herrn gesehen haben, wie ihr seid?« sagte Untreu. »Gesehen hast du mich allerdings«, sagte Treu, »denn das war ich, dem du vor einem Jahr die Augen ausstarrst. Untreu heißt du und untreu bist du. Das sagte ich dir damals, und das sag ich dir auch noch jetzt. Du bist aber dessen ungeachtet mein Bruder, und darum sollst du nicht hungrig von dannen gehen, sondern zu essen und zu trinken haben, und danach kannst du dich zu der Linde begeben, auf der ich voriges Jahr in der Nacht saß. Und erfährst du etwas, das zu deinem Heil dienen kann, so ist es gut für dich.« Untreu ließ die Worte nicht verloren sein. »Hat Treu, weil er eine Nacht auf der Linde saß, ein solches Glück davon getragen, dass er binnen einem Jahr König von halb England geworden ist? So, wer weiß«, dachte er, und machte sich auf den Weg nach dem Walde und stieg auf die Linde. Er hatte noch nicht lange da gesessen, so kamen die Tiere unter dem Baum zusammen und aßen und tranken und feierten den Sankt Johannistag. Als sie nun genug gegessen und getrunken hatten, machte der Fuchs wieder den Vorschlag, dass sie einander Geschichten erzählen wollten. Und da kannst du dir wohl denken, wie Untreu die Ohren spitzte. Aber der Bär war diesmal verdrießlich, brummte und sprach: »Es hat jemand ausgeschwatzt, was wir uns voriges Jahr erzählten. Und darum wollen wir jetzt schweigen von dem, was wir wissen.« Und darauf sagten die Tiere einander gute Nacht und gingen ihres Weges. Und Untreu war nicht klüger geworden als zuvor. Das macht, weil er Untreu hieß und weil er untreu war. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Jessi Dessau-Roßlau im September 2025.